Ja, hallo, herzlich willkommen zum Barcamp Debriefing Podcast Nummer 2. Wir sind heute am zweiten Abend des Grazer Barcamps 2014 hier an unserem runden Tisch versammelt und werden den heutigen Tag nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und auf so zwei, drei Themen nochmal gesondert eingehen. Wir, das sind wie gestern wieder Christian. Hallo Marc. Und ich Marc, hallo Christian. Ich glaube, uns müssen wir nicht großartig vorstellen jetzt, oder? Oder sollen wir das jetzt nochmal durchziehen? Nein. Also wir haben zwei Gäste hier für unseren heutigen Schwerpunkt. Das wird Sicherheit sein und Überwachung. Da ist Hallo, ich bin Antonius Kies und interessiere mich seit den Snowden-Enthüllungen Mitte 2013 sehr für Überwachung und dadurch zwangsläufig auch für Computersicherheit, betreibe das seitdem hobbymäßig. Ah ja, und der zweite Gast ist Robert Lender. Ja, auch einen schönen guten Abend. Ich bin Privatblogger, Podcaster, mache alle möglichen Projekte von Web Accessibility bis irgendwas sozusagen im Netz und ja, finde das Internet und Co. als eine sehr spannende Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Und du bist auch fleißiger Barcamper. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ich selbst bin heute das erste Mal auf einem Barcamp. Hauptsächlich deshalb, weil wir hier wieder Gelegenheit hatten, eine eigene Sitzung zum Thema Massenüberwachung zu machen, auch gleichzeitig eine kleine Krypto-Party anzuschließen. Erstmal vielen Dank für die Organisatoren, dass das so flexibel geklappt hat. Und ja, aber Zuspruch war gut. Der Raum bei unserer Sitzung war voll. Das fand ich schön. Das sagt ihr? Das sagt ihr? Wir, das sind eine lose Gruppe von Leuten, die sich bei der Krypto-Party Grad zusammengefunden haben. Der Marc, der war vor uns schon da. Und heute waren Gunther, Olaf und ich da und haben halt einfach eine einstündige Sitzung zum Thema gemacht. Dann erklär doch mal, was eine Krypto-Party ist. Eine Krypto-Party, das ist ein recht zwangloses Treffen von Leuten, die schon damit vertraut sind, ihre elektronische Kommunikation zu verschlüsseln und von solchen, die es noch lernen wollen. Und dann wird sich gegenseitig über das Thema Überwachung im Allgemeinen ausgetauscht. Und wenn dann alle motiviert sind, werden technische Maßnahmen ergriffen, um zum Beispiel E-Mails zu verschlüsseln oder bestimmte Dateien auf der Festplatte zu verschlüsseln. Alles mit dem Hinblick darauf, zumindest einen kleinen Teil gegen Massenüberwachung zu tun. Massenüberwachung, du hast ja heute in der Früh gleich ganz wild angeteasert. Warst du das schon? Ja. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, der Titel der Veranstaltung war Full Take Österreich, die Maschinen wissen alles. Und das stimmt leider auch. Jetzt seit Montag steht in der Zeitung, dass die NSA zusammen mit österreichischen Behörden sehr wahrscheinlich einen Massenabgriff macht. Das heißt, dass die komplette österreichische elektronische Kommunikation, also alle E-Mails, Telefonate, SMS, Chats, Twitter, alles komplett inklusive Inhalt und Metadaten durch die Auswertemaschinen läuft. Naja, und die wissen dann halt eben alles. Also Österreich im Verhältnis auch zu anderen noch mehr überwacht? Ja, es ist seit einigen Wochen bekannt, dass im Rahmen des Programmes Mystic wird von 6 Ländern die komplette Kommunikation in dieser Form abgehört. Das erste Land war der Irak. Da wurde 2005 mit angefangen, um besser Aufständische aufspüren zu können. Damals war noch nicht bekannt, dass es diese technischen Möglichkeiten des Massenabgriffes, der Totalüberwachung gibt. Und im Laufe der Folgezeit werden die Überwacher wahrscheinlich gemerkt haben, dass das enorm praktisch ist, um wichtige Informationen zu bekommen. Es wurde dann auf 5 weitere Länder ausgeweitet. Eines davon ist sehr wahrscheinlich Österreich. Ich sage immer sehr wahrscheinlich, weil die finalen Dokumente, die das belegen würden, die sind noch nicht veröffentlicht. Das folgt wahrscheinlich demnächst. Und es gibt Gerüchte, dass in Europa auch Frankreich und Polen betroffen sind. Aber das sind bisher nur Gerüchte. Da muss man die weiteren Veröffentlichungen abwarten. Was haben die Teilnehmer dazu gesagt? Also erstmal habe ich mich über die rege Teilnahme gefreut, dass das Thema zieht, weil ich rede auch privat viel mit Leuten über diese Form der Überwachung, mit Arbeitskollegen und auch der Familie. Und so eine stereotype Antwort immer ist ja, da kann man nichts machen oder ich habe nichts zu verbergen. Das ist das Standardargument. Oder dann lass sie doch alles wissen. Ich hatte fast die Befürchtung, dass es deshalb nicht so viele werden. Aber ja, trotzdem, der Raum war voll. Die Leute haben an den Wänden oder in den Gängen gesessen. Es hat dann doch Bestätigung gegeben, dass es auch andere gibt, die das Thema wichtig finden. Ja, stimmt, der Raum war voll. Ich war kurz drin heute, musste dann leider wieder raus zwischendurch, aber das war ein Politcamp, beim Politcamp, nach Mittagessen gleich, ja, und war sehr gut besucht. Und ich glaube, das ist auch bei den Leuten ganz gut angekommen, so was ich bis jetzt gehört habe. Ja. Und im Anschluss hat es dann noch den Workshop teilgegeben. Genau. Was hat da stattgefunden? Ja, beim Workshop, da haben wir einfach technische Maßnahmen vorgestellt, die man privat ergreifen kann, wenn man was gegen die Überwachung tun möchte. Denn es gibt mehrere Stufen. Ich persönlich finde, dass es erstmal wichtig ist, dass man weiß, dass es sowas gibt. Also wenn vor einem Jahr, wenn mir jemand gesagt hätte, hallo, deine ganzen Telefonate werden gespeichert und maschinell ausgewertet und deine E-Mails und SMS auch, dann hätte ich den für einen ziemlich paranoiden Spinner gehalten. Mittlerweile rede ich selber so und vielleicht halten mich einige für einen paranoiden Spinner. Aber offensichtlich dringt es langsam in die Gesellschaft vor, was da stattfindet im Hintergrund. Und man muss es erstmal wissen. Dann kann man nämlich sein Verhalten anpassen und vielleicht nicht mehr wichtige oder sehr private oder intime Konversationen elektronisch kommunizieren, weil das alles auf den Servern landet. Das will man ja einfach nicht. Wenn man aktiv was machen möchte, kann man anfangen, seine Kommunikation zu verschlüsseln, weil das erschwert es zumindest sehr, dass es automatisiert ausgewertet wird. Dafür haben wir zwei Werkzeuge vorgestellt. Das eine ist E-Mail-Verschlüsselung mit PGP. Das verhindert es oder macht es zumindest sehr schwierig, dass die Auswertemaschinen die E-Mails mit Inhalt und Anhang lesen können. Das zweite Tool wäre Bitmessage. Das ist eine Alternative zum E-Mail-System, ist sehr benutzerfreundlich und verschlüsselt sowohl den Inhalt und kommt auch ohne Metadaten aus. Mhm. Bitmessage. Ist das ein Wortspiel mit BitTorrent oder? Ja, es baut auf dem Bitcoin-Protokoll auf. Bitcoin. Es baut auf dem Bitcoin-Protokoll auf. Kurz bevor du es erklärst, was ist Bitcoin? Genau. Bitcoin, das ist die digitale Kryptowährung, die sich jetzt ja langsam verbreitet und auch schon von Seiten der Finanzbehörden reguliert werden soll. Und hat ein zugrunde liegendes Protokoll, das ich auch selbst gar nicht im Detail kenne, weil ich bin halt Maschinenbauingenieur und kein Programmierer. Nur Bitmessage hat dieses Funktionsprinzip hergenommen, das halt darauf aufbaut, dass die Teilnehmer sich gegenseitig Nachrichten senden oder Informationen senden ohne Metadaten, vor dem Hintergrund, dass alle alles bekommen. Das heißt, man kann mit Bitmessage kommunizieren, ohne dass die Überwacher, die alles mitschneiden, wissen, wer wann wem eine Nachricht geschrieben hat. Denn genau das findet beim E-Mail-Protokoll statt und entfällt beim Bitmessage-Protokoll. Das heißt mit Einmaladressen? Nicht mit Einmaladressen. Das ist technisch etwas komplizierter. Die Adresse im Bitmessage-Protokoll ist der Hashwert des eigenen Public Keys. Und jeder hat alle Public Keys und alle Hashes davon. Das heißt, wenn Stelle A Stelle B eine Bitmessage schreibt, wird der Hashwert des Public Keys als Adresse angegeben. Das Programm sucht im Hintergrund den passenden Public Key dazu raus, verschlüsselt die Nachricht mit dem Public Key und dem Private Key und sendet sie ins Bitmessage-System. Und diese Nachricht geht an alle Teilnehmer. Das heißt, jeder bekommt alle Nachrichten und versucht, alle zu entschlüsseln. Und die Nachrichten, die man entschlüsseln kann, sind für einen selber bestimmt. Die anderen Nachrichten verfallen. Also die Adresse kann nur errechnet werden vom Empfänger? Die Nachricht kann vom Empfänger nur entschlüsselt werden. Und zwar nur vom Empfänger. Das ist das Prinzip. Mhm. Und die Adressen macht sich jeder Teilnehmer selbst und lädt sie dann auch ins Bitmessage-System rauf. Und die ändert sich auch jedes Mal? Die Adresse bleibt fix. Okay, na gut. Irgendwo muss ja der Trick sein, dass keine Metadaten abgefangen werden. Weil alle Nachrichten bekommen. Na gut, aber wenn es trotzdem fixe Adressen gibt und die gleich bleiben, dann hat man fixe Adressen, die gleich bleiben. Und wer mit wem kommuniziert, bleibt trotzdem transparent. Nee, eben nicht. Weil wenn man den Datenstrom abgreift, sieht man nur einen riesigen Wust von verschlüsselten Daten. Das sind alles einzelne Nachrichten, die hintereinander kommen. Und man kann von dieser äußeren Form des Datenstromes keine Rückschlüsse darauf ziehen, mit welchem Private und Public Keeper das verschlüsselt wurde. Es erfährt nur der Empfänger, dass er eine Nachricht hat, wenn er eine dieser Nachrichten entschlüsseln kann. Und alle anderen bekommt er auch. Okay. Deshalb kommt das ohne Metadaten aus. Also er versucht, jede Nachricht zu entschlüsseln, genau. Aber nur die an ihn adressiert ist, kann er wirklich entschlüsseln. Richtig, das ist das Funktionsprinzip. Das ist gut. Ja. Also es kriegt quasi jeder so weißes Rauschen gesendet. Richtig. Und irgendwann fischt er sich seine Nachricht raus. Richtig, genau. Ja. Und er versucht, das ganze weiße Rauschen zu entschlüsseln, kann aber halt nur den tausendsten Teil davon entschlüsseln. Das ist seine Nachricht. Mhm. Dazu muss man wissen, dass alle Metadaten für sehr lange Zeit gespeichert werden. Die US-amerikanischen Drogenfahnder haben im Rahmen des Hemisphere-Programms sehr viele, wenn nicht sogar alle, Telefonverbindungsdaten seit 1987 vorrätig. Das heißt, alles, wann wer wen angerufen hat, mit Absender und Zielnummer und Uhrzeit und Datum, wird für die nächsten 20 Jahre gespeichert. Und das Gleiche gilt sehr wahrscheinlich auch für alle E-Mail- und SMS-Metadaten. Ich möchte das nicht und hoffe deshalb, dass sich langsam alternative Systeme durchsetzen. Mhm. Mich würde noch ein bisschen interessieren, welchen Ton habt ihr Diskussion auch gehabt? Ja, wir haben auch eine Diskussion gehabt. Der Ton war erfreulich ernsthaft, weil es führt doch ganz schnell zu so einer, ich sag mal, Steigerung der Paranoia. Ja, wenn ich alles verschlüssele, dann wird mein Computer geknackt. Wenn ich meinen Computer absichere, dann wird irgendwas anderes gemacht. Es gibt da halt Grenzen. Und es ist wichtig, dass man die ganze Situation zur Kenntnis nimmt und einfach ernsthaft diskutiert. Und was dann man für Schlüsse daraus zieht, das bleibt ja jedem selber überlassen. Der eine, dem ist das wirklich egal, der andere kommuniziert weniger und der dritte verschlüsselt. Aber ich finde, man sollte es wenigstens wissen und sein Verhalten anpassen, wenn man möchte. Sehr gut. Mhm. Das klingt, also das ist ein, kann ich mir gut vorstellen, eben so dieses Sicherheit gibt's nicht mit Perfektion, ja. Aber dann in der Gruppe vielleicht doch nicht gleich aufgeben. Ja, das ist auch das Wichtigste, dass man, ich habe das auf der Crypto-Party-Seite mit dem alten Sponti-Spruch angekündigt, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Und die Situation haben wir ja. Wir haben einen sehr übermächtigen Überwachungsapparat, der alles von jedem wissen will. Und so als einzelner Typ mit Linux-Computer und PGP-Key kommt man sich da ein bisschen verloren vor. Ist man aber nicht, wenn man weiß, was man tut und noch andere Leute zum Mitmachen motivieren kann. Wie war das Publikum heute? Also waren da wirklich nur Anfänger oder war es gemischt, so vom Kenntnisstand her? Es war ganz gemischt. Also der weibliche Anteil im Publikum war erfreulich hoch, weil auf den eigentlichen Krypto-Partys laufen eher Kerle rum als Frauen. Aber es war wirklich ganz gemischt. Es waren Leute da, die einfach nur den Computer bedienen wollen und sich weniger für die Hintergründe interessieren. Es waren auch Programmierer da, die dann fachlich aushelfen konnten. Es waren alte Leute, junge Leute da, also ganz bunt gemischt. Mhm, sehr schön. Ja, cool. Wenn ich da vielleicht noch einhängen darf. Ich hatte, zum Thema Datenschutz vielleicht eher, aber ich hatte heute in der Früh ein recht interessantes Erlebnis. Ich habe sozusagen aufgrund der gästigen Hinweise, die ja bei Barcamps immer kommen, wenn ihr nicht sozusagen prinzipiell gilt fotografieren, wenn ihr nicht fotografiert werden wollt, sagt es. Ist immer die Frage, wer weiß davon und wissen das alle anderen 150 iPhone- und Smartphone-User, die ein Foto sozusagen schießen. Eher ironisch heute in der Früh sozusagen ein Foto von der Menge, wo ich noch sagen wollte, puh, alle so viele sind da, genommen und habe das sozusagen verpixelt. Also die Gesichter sozusagen entsprechend verpixelt und einfach nur sozusagen so weggeschickt, so viele da und BCG14 und aber auch anonymisiert, so als das Hashtag. Und ich habe es nicht erwartet, aber ich habe relativ viele, 10, 15 Replies bekommen, sozusagen auf Twitter von, was soll das jetzt? Ist das jetzt gefordert auf dem Barcamp? Was ist das jetzt für ein Barcamp? Wird das überhaupt jetzt Regel? Bis hin, sehr gut, dass du das machst. Mhm. Also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also es hat so wenig, klein wenig, aber sag ich mal, allein schon dieses verpixelte Foto, diese Frage für Diskussion gesorgt. Ist das jetzt gut so, dass man das sozusagen macht? Oder ist das eigentlich eine Entwicklung, die eigentlich eher katastrophal ist, wenn wir uns alle sozusagen nur mehr anonymisieren müssen oder wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe interessant gefunden, dass einfach so ein kleines verpixeltes Foto quasi schon für einiges an Diskussion sorgt. Das mag wahrscheinlich von der auch aufgrund dieser gesamten Snowden und sonstigen und auch jetzt SSL sozusagen und so weiter Diskussion vielleicht auch herbeigeführt sein, dass wir einfach vielleicht auch mehr darüber nachgedacht wird, sozusagen als vor 5 Jahren. Da hätte es jeder nur lustig gefunden und das war es dann schon. Ja, rein technisch ist es ja so, dass durch die Verpixelung von Fotos wird zumindest die automatisierte Gesichtserkennung, die wahrscheinlich im Hintergrund über alle Fotos läuft, unmöglich gemacht. Ich muss da nicht dazu einwenden, das Ganze ist natürlich dann bei mir natürlich wahrscheinlich über iCloud synchronisiert, weil ich es am iPhone gemacht habe. Also ist eh wurscht. Also ich brauche da gar nicht dafür den Ausweis, schon sozusagen intern quasi von meinem Phone gemacht wurde, wenn es gemacht wird. Also. Ja. Ganz kurz zur Krypto-Party nochmal zurück. Gerne. Weitere Infos gibt's auf kryptoparty.at/Graz. Da werden dann auch immer die aktuellen Termine angekündigt und die vergangenen und Infomaterialien bereitgestellt und kann man sich informieren. Die Folien von heute werden raufgeladen und wir freuen uns über Leser, Leserinnen und auch neue Leute, die dazustoßen und mitmachen wollen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dir, Robert. Ja, ich habe mich schon zu Wort gemeldet. du bist seit Freitag, also seit Anfang an beim Barcamp mit anwesend. Ja. Und du hast auch schon 2 Sessions gemacht. Ja. Was hast du für Sessions gemacht? Ich habe 2 Sessions eingeladen. Bin da immer bei der Wortwahl. Okay, Nein, aber ja, also nachdem ich ja so ein Verfechter der Barcamp-Regeln, also Verfechter, der Geist des der Barcamp-Regeln sozusagen bin, aber halte mich ja eh nicht immer selber ganz daran. Ja, 2 Sessions. Das eine war, weil es im Vorfeld schon ein bisschen Diskussion gab, also die Monika Meurer hat einen Blogartikel geschrieben, ich habe aufgrund ihres auch einen sozusagen geschrieben. Da gab es dann auch sehr, sehr viele Kommentare, was und noch dazu sagen wir sehr lange Kommentare, was relativ ungewöhnlich ist. Also haben wir gesehen, es gibt zum Thema Barcamp, also um das Thema noch zu nennen, zum Thema Barcamp, Zukunft der Barcamps oder wo liegen Probleme bei Barcamps, doch einiges sozusagen da, was Menschen diskutieren wollen. Das heißt, ich habe gestern quasi eingeladen, darüber zu diskutieren, wie gibt es Probleme bei Barcamps, also Probleme jetzt unter Anführungszeichen, sondern eher so Fragestellungen, wie ist das zum Beispiel, es gibt anscheinend Barcamps, wo Keynote-Speaker per Bezahlung eingeladen werden, ist das noch Barcamp-like? Ja? Mhm. Wie ist das mit diesem Hinauflizitieren sozusagen der Kosten von Barcamps? Es ist gut und fein, wenn man sozusagen Sponsoren findet und auch große Barcamps brauchen das und ist auch in Ordnung, aber nimmt das manchen Leuten einfach die Zuversicht, dass sie auch was Kleines auf den, oder dass auch ein Barcamp mit 10 Personen und ohne Sponsoren auch möglich ist oder sowas in der Richtung. Und auch die Frage, so wie geht man mit No-Shows um? Also sagen den Menschen, die sich zwar anmelden, wo man dann für 300 Leute plant, aber dann tauchen halt nur 100 auf. Das ist ja bei euch, glaube ich, nicht so ganz. Also da kommen, habe ich wenigstens mehr Leute schon gesehen. Genau, aber wird sicherlich auch welche geben. Wie geht man damit um, wenn man insbesondere dann auch noch ein Buffet plant und sonstiges und das dann eigentlich nur wegschmeißen kann, weil es nicht genug gegessen wird? Also solche Fragen bis hin natürlich auch zur Frage, wohin kann sich sozusagen Barcamp entwickeln? Also sind sozusagen so thematische Barcamps interessanter oder sollte man mehr wieder diese klassischen, sehr offenen, thematisch offenen, ohne Vorgabe Barcamps sozusagen durchführen? Und welche anderen Formen gibt es? Also bis hin von so Themen waren, wie sich eine Schule, die ein internes Barcamp sozusagen für sich sozusagen macht und bis zur Idee eines Barcamps, also in der Richtung. Barcamp? Barcamp, ja. Was ist das? Ein Barcamp, das gibt's an sich, nein, wenn ich kurz eine Anekdote erzählen darf. Ja. Wir haben uns einmal zu dritt in einem Pub getroffen, weil wir nachbereiten wollten ein anderes Barcamp und haben gesagt, naja, wir können uns nicht einfach nur so treffen, das geht nicht. Wir sind ja so alle so affin und haben irgendwie getwittert, so sind jetzt beim Barcamp. Da gab es dann fürchterliche Beschwerden teilweise über Twitter, sowieso wissen wir nichts davon und offenes Format und man meldet uns nicht ein und so weiter. Aber habe ich sehr schön gefunden. Aber das Spannende, deswegen eine Anekdote, war, auf einmal kriege ich mit, dass dieser Hashtag Pubcamp sich auf einmal sozusagen auch im Prager Raum auf einmal sozusagen auftaucht. Und denke mal, was machen die Prager da? Habe halt das Google Translate übersetzen lassen, weil kann halt nicht so ganz Tschechisch. Und habe dann irgendwie, soweit ich das sozusagen Google halt halbwegs gescheit übersetzt hat, rausgefunden, dort meinte man, ja, das wäre wirklich so eine Art Barcamp und wir machen das und das ist doch eine gute Idee. Und die haben dann wirklich zu einem Pubcamp eingeladen, sprich zu einem Hinterzimmer eines Lokals. Da haben sich einfach Leute getroffen, um sich zum Thema Internet und Co. auszutauschen. Und das dürfte zumindest ein paar Mal stattgefunden haben. Also es war dann auch auf irgendeiner Terminplattform drauf und so weiter. Wobei ich dazu sagen muss, es durfte ja schon vor unserem Pubcamp irgendwo anders mal wirklich ein Pubcamp stattgefunden haben. Also. Aber das sind für mich so spannende Formen im Sinne von, welche Möglichkeiten bietet die Barcamp-Grundidee, sozusagen, sich hier weiterzuentwickeln und ganz unterschiedliche Wege sozusagen zu nehmen, ohne den Grundgedanken zu verlieren oder die Grundidee. Ja. Und ja, ich habe meine Frage vergessen. Nein, schöne Geschichte auf jeden Fall. Besteht Grund zur Sorge. Genau, besteht Grund zur Sorge. Gab es da einen Outcome gestern? Also mich würde vor allem, weil ich auch bei der Orga mit aktiv bin, interessieren, was sind die Ängste so der Leute oder was läuft falsch im Moment? Oder ja. So. Also von der einen Seite und der Anführungszeichen gab es eigentlich keine Ängste, weil das für viele Leute einfach ganz neue Fragen eigentlich waren und sie gar nicht so was sozusagen gedacht haben. Also ja, natürlich von manchen wurde eher so diese Kommunalisierung von des Themas Barcamp, also dass sozusagen Firmen, das ist natürlich alles, was sozusagen auf einmal modern wird und Barcamp wird auf einmal jetzt moderner und bekannter und jeder macht ein Barcamp, obwohl das ganz was anderes sei, bis hin zu ganz bezahlt und Eintritt verlangen und Anmeldelisten, die man genau dann vielleicht noch sozusagen dann noch durchgeschaut wird und Leute ausgewählt werden und so weiter. Aber schlussendlich war, glaube ich, so ein bisschen so das, was dann rauskam. Ja, natürlich, jede gute Idee wird irgendwann mal kommerzialisiert, aber es gibt auch immer eine Gegenbewegung. Und solange sozusagen Menschen da sind, die quasi auch sozusagen diesen Barcamp-Gedanken weitertragen und daraus etwas entwickeln, möge ja die kommerzialisierte Ader halt da laufen, das ist schade. Und vielleicht manche auch abschrecken, wenn sie denken, Gottes Willen, das ist Barcamp. Aber dafür, sozusagen, auf der anderen Seite war die Hoffnung, glaube ich, schon ein bisschen da, so, wird durchaus auch andere Barcamps weiter entstehen und sich die Dinge auch weiterentwickeln. Also, ein grundsätzlich positiver Tenor hätte ich einmal herausgehört. Okay. Also, ein Trend, den ich jetzt zumindest so mitbekomme, ist, dass, in Österreich, so die Barcamps kleiner werden, aber dafür irgendwie spezialisierter. Also, dann gibt's halt ganz spezielles Foodcamp zum Beispiel oder India Camp oder irgendwie sowas in der Richtung. Würdest du das ähnlich sehen? Oder? Ja, also kann man ja auch auf barcamp.at, also wir sind ja glücklicherweise in der Lage, dass wir eine Plattform haben, auf der zumindest so relativ alle Barcamps abgebildet werden mit barcamp.at, was ich sehr schön finde, und zumindest damit eine Seite hat, wo man einfach nachschauen kann. Sieht man ja, wobei da war ein bisschen der Tenor, also und hörte ich auch so in Gesprächen mit anderen Menschen auch so dazwischen, der Tenor, es wäre schön, wenn es auch wieder mal mehr Barcamps gibt, die sozusagen kein spezielles Thema haben, einfach wie so die klassischen früheren Barcamps, wobei zum Thema Barcamp Graz da eh auch so der Hinweis war, ja, das ist es eh teilweise, weil es ja eh 5 sind und diese 5 Themen in Wirklichkeit ja eh fast alles in sich beherbergen und damit quasi das Barcamp Graz eh so quasi fast ein klassisches Barcamp so sein ist. Aber der Wunsch war da, so auch spezialisierte gut, aber so offen, themenoffene, wären ein bisschen mehr, wäre auch wieder sehr angenehm. Also ich glaube, mit dem Barcamp Graz haben wir irgendwie versucht, so den Mittelweg zu finden, weil prinzipiell ist es ja offen für alle Themen und so, aber wir versuchen halt gewisse Schwerpunkte zumindest vorzugeben, dass die Leute auch Einstiegspunkte haben und wissen so ungefähr, worauf kann ich mich einstellen oder was erwartet mich zumindest. Weil ich glaube, das ist bei Neulingen, bei Barcamp-Neulingen auch immer so ein Problem. Ja, was ist das? Was mache ich da? Was soll ich da? Vielleicht auch ein bisschen. Das war auch ein bisschen das Thema Barcamp-Neulinge oder überhaupt sozusagen Menschen, die noch nichts vom Barcamp gehört haben. Wie holt man sie rein und wie vermittelt man ihnen die Grundidee? Da haben wir so ein paar alte Ideen sozusagen. Da war auch, sag mal, eine Idee sozusagen so, bring your offliner. Also so jeder alte Barcamperin unter Anführungszeichen, ich meine, so alt kann man gar nicht sein, weil die ersten, glaube ich, waren in Österreich 2007 oder 2006 oder so, das erste Barcamp, bringt quasi sozusagen jemanden mit, der noch gar nichts von der Idee, vielleicht nicht mehr aus dem Social-Media-Bereich kam oder aus dem Internet oder sonstigen Barcamp-ähnlichen Bereich, wobei Barcamp ja jedes Thema umfassen kann, einfach sozusagen einen mit, eine Person und weist sie unter Anführungszeichen ein wenig sozusagen auch in diese Grundidee ein und unterstützt sie vielleicht auch, dass sie auch wirklich so beim ersten Barcamp, siehe Regel 8, auch wirklich auch gleich mal was präsentiert. Ja. Aber wie gesagt, das war so eine der Ideen, die wir einfach gewälzt haben. Also. Hast du noch Fragen? Du hast deine zweite Session auch noch gemacht. Genau. Bloggen. Bloggen, ja. Ist Bloggen noch relevant? Ist Bloggen noch relevant? Ja, also erstmal. Man kann ja vielleicht dazu sagen, du hast heute ein schönes T-Shirt an. Ich bin ein Blog, steht da drauf. Ja, stehe auch dazu. Nein, also weil ich einfach sage, ich bin zwar auch Serendipity-Evangelist, ich muss das jetzt hier erwähnen, also es gibt neben WordPress auch andere Blogsysteme. Man kann es kaum glauben, zum Beispiel S9Y, Serendipity, muss das einfach jetzt erwähnen, wird dafür nicht bezahlt. Das ist Java, oder? Nein, das ist PHP. Ah, okay. Ja. Aber mehr sage ich, muss ich jetzt nicht dazu sagen, das war schon gut genug erwähnt, da kann ich dann darauf verweisen, der Community, ist aber Open Source und sozusagen nicht kommerziell. Nein, aber egal, sozusagen, das eine ist sozusagen dieses technische System, aber schlussendlich ist das ein Mensch, der dahinter steht und das ist für mich das Spannende, außer es ist natürlich sozusagen ein Unternehmensblog, aber es sind auch einzelne Menschen, aber besonders diese Einzelblogs, Einzelpersonenblogs, da steht ein Mensch dahinter und quasi das Blog bin dann quasi ich, meine Person, die sich über ein technisches System hier präsentiert, da an die Welt veröffentlicht und sozusagen damit auch ein bisschen Preis gibt und in Kontakt tritt. Mhm. Und deswegen sage ich, passt das durchaus, abgesehen davon, dass ich ein bisschen witzig sein wollte. Mhm. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ja, und dazu gab es halt heute eine, also nicht zum T-Shirt, aber zur Frage sozusagen natürlich auch Blogger, Bloggerinnen Motivation, eine Session heute, zu der ich eingeladen habe, also im Sinne von, wie kann man sich denn sozusagen motivieren? Es waren noch einige Eiernblogger, Bloggerinnen hier, also die Leute, die sich quasi verpflichtet haben, so einmal in der Woche zu bloggen, und wenn sie es nicht tun, einen gewissen Betrag in eine Kasse einzuzahlen und damit etwas sozusagen zu tun. Finde ich eine interessante Idee, weil das eh schon so einer der ersten Fragen war oder Diskussionspunkte, wie motiviere ich mich selbst, etwas zu schreiben, wie überwinde ich diese Hemmschwelle, weil ausgehend von der Regel 8 des Blogclubs, die Regeln des Blogclubs, es klingt jetzt so, als wenn ich ein Regelmensch wäre, so ist es nicht ganz, aber es gibt diesen berühmten Fight Club-Film. Wieder eine Fight Club-Referenz. Ja. Genau, eine Fight Club-Referenz, genau. Naja, genau, eine Fight Club-Referenz muss sein, weil ja jemand, ich habe einen Blogartikel gefunden, wo jemand schrieb, sozusagen, dass ja die Barcamp-Regeln die zivilisierte Variante der Fight Club-Regeln sind und da auch den Beweis erbringt, dass dem so ist. Heute möchte man sagen, was, so alt ist das schon? Ja, genau. Ja, und da haben wir gedacht, ja gut, schreibe ich halt sozusagen daraus den Blog-Club-Regeln. Und ja, also zumindest ist es vielleicht in manchen Punkten so leicht provokativ, dass man darüber diskutieren kann. Also die Regel 8 war dann sozusagen, wenn du quasi einen Blog machst, dann musst du auch was schreiben. das hat durchaus sozusagen seinen Hintergrund, weil einerseits kenne ich auch genügend Blogger, Bloggerinnen, die halt quasi einen Blog einrichten, dann da muss noch ein Plugin gefeilt werden, dann tue ich noch am Layout herum und so weiter und dann 2 Jahre am Layout und am Konzept herumfeilen und noch keinen einzigen Artikel veröffentlicht haben. Und wir hatten sogar einen Teilnehmer, der das sogar bestätigt hat, dass er genau das Problem hat. Ja. Also von dem her passt das durchaus schon. Ja. Jetzt hätte ich eine Frage. Mhm. Wie siehst du die Schnittstelle zwischen Bloggern und Journalisten? Gibt's da, ich meine, das ist ja schon ein sehr ähnliches Format. Es sind sozusagen, es war auch hier ein bloggender Journalist in der Runde. Das eine ist wahrscheinlich einfach die rein rechtliche Definition, also Journalistengesetz und so weiter, ja, ist klar. Ansonsten ist für mich eine gute Frage, also einerseits, manchmal mag ich gar nicht in die Diskussion einsteigen, insbesondere so im Sinne von so Zeitungen ist gleich Qualität, Blogger ist gleich nicht Qualität, da kann man. Also in Wirklichkeit gibt es viele Verknüpfungen. Also ich kenne in Wirklichkeit außerdem, nochmal zurück, ich denke mal, Blogs ist auch nichts Einheitliches. Ja. Mhm. Da gibt es so eine unglaubliche Vielfalt an Menschen, die einerseits wirklich ein Online-Tagebuch schreiben, wo sie nur reinschreiben, dass die Welt einfach katastrophal ist und sonst was. Kann auch journalistisch wertvoll sein. Und dann gibt es sozusagen wirklich Menschen, die sich in ein Thema sozusagen wirklich hineinschmeißen, recherchieren, unglaublich sozusagen, also wirklich sehr fundamentiert sozusagen, da sozusagen schreiben, das könnte eine Zeitung wahrscheinlich sozusagen nicht besser oder in Wirklichkeit gar nicht, weil sie nicht einmal mehr die Zeit dafür haben und auch das Geld dafür haben, da wirklich 3 Leute oder eine Person 24 Stunden rund um die Uhr anzustellen, die sich 2 Jahre lang in das Thema so reinarbeitet in der Richtung. Aber wie gesagt, ich mag nicht in das gegenseitige Bashing. Also ich denke mir, Es gibt ja auch die Diskussion, Blogger sollten als Journalist oder Bloggerinnen, Journalisten, Journalistinnen anerkannt werden. Es ist halt auch immer die Frage, war auch ein bisschen so wieder die Diskussion, wie ist denn das? Journalisten sind da viel geschützter, sagt ZB sozusagen, wenn man sozusagen auf Personen als Quelle verweist, dann muss ich die nicht preisgeben, als Blogger muss ich das unbedingt und so weiter. Hängt natürlich auch vom Thema ab. Also ich sage mal, wenn ich halt über darüber schreibe, als Modeblogger wäre ich, ist wahrscheinlich relativ, na gut, also ich weiß sozusagen den neuesten Modetrend schon, vor allem und das aufgrund einer Quelle in der Firma oder sowas. Aber ja, also gut, jetzt sind René und Jörg noch dazu gestoßen. Wir werden die Gelegenheit nochmal nutzen, was bei euch so passiert ist, Revue passieren zu lassen. Wir haben angefangen. Ja. Gut, der Jörg fängt an. Okay, also es war, Samstag ist immer der intensivste Tag normalerweise bei den Barcamps und so war es auch mit dem AppDev-Camp. War sehr viel los, breites Themenspektrum von Sachen wie die Freedom Box, wo es darum geht, dass man seine Daten bei sich zu Hause auf einem eigenen Server für Social Media hostet, bis zu Machine Learning und Mobile, wie man solche Technologien für mobil verwendet, zu welche IDEs verwende ich, zu App-Marketing war alles dabei. Ja. Ich glaube, zwei Sessions habe ich jetzt noch vergessen, aber war sehr intensiv, sehr gute Session und war ein ziemlich cooler Tag. Ja. Ihr seid ja schon ein bisschen übergequollen zum Teil, oder? Ja, also gerade am Anfang, die erste Session hat der Markus Bater gemacht über die 12, ich glaube, Fehler oder so, die man am Anfang in einem DIO-Projekt oft macht, wenn man als Startup ist und was man da besser machen soll. Und ich war da kurz bei beschäftigt und war am Anfang von der Session nicht dabei. Und dann wollte ich in den Sessionraum gehen und ich bin gar nicht reinkommen. Es sind circa 6 Leute vor der Tür gestanden und haben reingeschaut. Und ja, dann habe ich es halt aufgegeben und habe diese Session nicht angehört. Aber ja, war insofern besonders toll natürlich. Das will man ja eigentlich haben. Mhm. Du brauchst nächstes Jahr einen größeren Raum. Anscheinend. Ja. Im Wissenscamp habe ich halt selber nur 3 Sessions besucht, nachdem ja das immer sehr verlockend ist, bei dem Angebot, bei den Parallelen, was es am Barcamp Graz gibt, auch andere Sessions zu besuchen. In der ersten Session ist es darum gegangen, die deutsche Sprache richtig einzusetzen im Journalismus. Und ein Kollege von der Kleinen Zeitung hat da sehr interessante Hinweise gegeben, was oft falsch gemacht wird, warum Journalisten gewisse Entscheidungen treffen, wenn sie zum Beispiel die Headline definieren, dass die Zielgruppe nicht unbedingt nur die Leser sind, sondern auch Suchmaschinen und dergleichen. Dass es unterschiedliche Kriterien gibt für Print, wo der Platzmangel größer ist als im Web und so weiter. Daraus haben sich ein paar interessante Diskussionen daneben ergeben, wie die Gender-Thematik und so weiter. War eine sehr spannende Session, die die Themenvielfalt ein bisschen aufzeigt, was es da so gibt. Darf ich zwischenfragen, war das wirklich ein Thema, dass man in den Printausgaben nicht geschlechtergerecht formuliert, weil der Platz zu wenig ist? Offenbar ist es einer der Mitgründe, warum in den wenigsten Printmedien das Usus ist. Mhm. Nicht mal im Standard oder Medien, wo man es noch eher vermuten würde als bei ... Was mich persönlich interessieren würde, wurde auch das Thema Finanzierung von Online-Journalismus angeschnitten. Näher ran. Wurde auch das Thema Finanzierung von Online-Journalismus angeschnitten, weil ich lese regelmäßig Online-Zeitungen und frage mich immer, wer bezahlt denn die eigentlich? Weil ich habe alle meine Ads und sowas blocke ich schon weg und das machen viele andere ja auch. In der Session nicht wirklich. Ich habe nur mitgekriegt, dass wohl einige der größeren Zeitungen durchaus sowas wie Schnittstellen haben, wo Leute einfach Texte auch hochladen können. Die werden aber zumindest in dem Beispiel, was genannt worden ist, kaum genutzt. Mhm. Ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht mehr für das nicht professionelle Journalisten, die dann einfach mal einen Artikel beisteuern. Also Leserjournalisten oder Leserartikel, ja, das kenne ich. So in die Richtung gibt es irgendeinen Fachbegriff. Was da anscheinend schon passiert ist, dass zum Beispiel vor einem Jahr circa hat es beim Liner gebrannt in Graz. Manche Leute haben einfach mit dem Handy mal draufgehalten und dann wurden diese Videos halt einfach beinhart quasi geklaut oder zumindest eingebunden. Das ist etwas, was passiert und wo halt teilweise auch Urheberrecht verletzt wird, wird aber wohl nicht geahndet und ist einfach Praxis. Ja. Das Citizen-Journalismus war das auch, ne? Mhm. Ja, das heißt, du hast eine gute Zeit gehabt heute. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen herumgesprungen zwischen den Camps. Mhm. Zum Beispiel in der letzten Session vom Wissenscamp ist es um Open Science, Open Access, diesen Themenbereich gegangen. Da hat es in letzter Zeit in Graz eine ganze Menge von Veranstaltungen, Podcasts, Abenddiskussionen, Panels und dergleichen gegeben. Wir sind grob wieder auf die gleichen Subthemen gekommen, die es da gibt in dem Bereich. Haben relativ lang darüber diskutiert, inwieweit Open Access und auch Daten im wissenschaftlichen Prozess öffentlich zugänglich machen sinnvoll ist, weil es wohl ein paar Beispiele gibt, wo das einfach unpraktikabel ist, sinnlos ist und Dinge wie Privacy oder Copyright, NDE-Geschichten durch Projektpartner und dergleichen es einfach verhindern, dass die komplette Datenlandschaft online gestellt wird und dann ist es vielleicht niemand so wirklich nachvollziehbar von vorn bis hinten und ist die Frage, ob das Ganze einen Sinn macht. Also da gibt es ein paar Detailprobleme einfach. Wir haben auch über die Peer-Review-Problematik, Article-Level-Metrics, Alt-Metrics und diesen Themenbereich gesprochen und letztendlich auch über die Finanzierungssituation von Projekten, vor allem auf Unis, wo es normalerweise keine unbefristeten Arbeitsverträge gibt, sondern die Leute projektbezogen angestellt werden. Und das passt dann jetzt sehr gut zum Wissenscamp, weil wenn jemand eine Dissertation oder Diplomarbeit oder dergleichen macht auf der Uni und für ein Projekt angestellt wird, so gut wie kein Vorwissen von den Leuten, die vorher an dieser Thematik dort gearbeitet haben, mitkriegt. Und eh war es erst in 2-3 Jahren nach dem Projekt wieder weg. Ist es halt von Wissensmanagement-Sicht her sehr unglücklich und hat eigentlich das System führt sehr ad absurdum, mit dem es eigentlich derzeit praktiziert wird. Das hat natürlich einen Einfluss auf Open Access, somit sind wir von dieser Seite auf das Thema gekommen. Also was ich da immer denke, ist, das wird ja oft kritisiert, dass da gerade dadurch so Sachen wie Forschungs- und EU-Projekte ein Problem mit der Nachhaltigkeit haben, weil sobald alle Doktoranden weg sind, es wird irgendwas eigentlich von der Idee wirklich Tolles entwickelt, wo man jetzt sagen könnte, wow, wenn da weitergemacht werden wird, super, aber aufgrund der Finanzierungssituation oder so sind die Leute nachher wirklich weg und man hat was ganz Tolles konzeptioniert, was ganz Tolles gestartet und dann sind die Leute weg. Und oft nicht überlappend von den Arbeitsverträgen her. Da kommen Projektteams mit Projektstart und gehen wieder mit dem Ende. Das ist etwas, wo halt die Organisation dahinter sich überlegen könnte, was sie optimieren kann mit den aktuellen Rahmenbedingungen. Und natürlich läge es an der Politik und anderen Einheiten dahinter, das prinzipiell mal zu hinterfragen, ob man die Mittel nicht sinnvoll einsetzen könnte. Wobei in dem Bereich eigentlich Open ja noch viel weiter geht, dass es ja auch einzelne Projekte gibt, die ja quasi schon bei der Projektentwicklung sozusagen sich öffnen und dort die Community oder wie auch immer, einen breiteren Bereich einfach sozusagen einbindet. Was natürlich vielleicht ein bisschen helfen würde, um quasi Vorwissen auch schon mit zu generieren. Aber natürlich andererseits auch natürlich einiges mehr an Ressourcen braucht, weil du ja quasi auch dieses Einbinden, diese Partizipation braucht auch Zeit und Ressource, auch sozusagen natürlich auch das entsprechend natürlich auch dotieren musst oder zumindest die Ressource dafür haben musst, dass jemand sich um diese Community und dieses Einbinden auch kümmert. Mhm. Aber ein interessanter Ansatz. Also. Wir haben mal kurz die Frage andiskutiert, kann Crowdfunding für Grundlagenforschung funktionieren? Also mir ist dann Krebsforschung eingefallen als etwas, was obwohl es sehr weit weg ist von einer Lösung, wenn man an Grundlagenforschung von Angewandter unterscheidet, betrifft es dann doch oder kümmert es genug viele Leute, dass das funktionieren könnte. Aber das sind sehr wenige Themen, wo das wahrscheinlich funktionieren kann. Ja, aber Crowdfunding ist vielleicht tatsächlich eines der eher neuen Themen bei Barcamps. Also bis jetzt war immer soziale Netzwerke, Facebook, doch nicht Facebook. Dieses Jahr Crowdfunding ist ein neuer Player. Ist das euch aufgefallen in irgendeinem Zusammenhang? Wir haben schon letztes Jahr am Wissenscamper Session gehabt von Reinhard Wilfort. Der wahrscheinlich einen Morgen haltet. Wunderbar. Auch zu Crowdfunding? Ja. Mhm. Er hat das 1000x1000 die Plattform gemacht. Das ist eine der Crowdfunding-Plattformen in Österreich, die in dem Fall von Graz kommt. Eine Zeit lang mit dem Reinhard vom No Center aus mit ihm zusammengearbeitet, noch ein Neurovation-Projekt und kenne ihn daher ganz gut. Und er hat gesagt, er kommt morgen und redet über das. Also ich selbst glaube, dass Crowdfunding besonders für Grundlagenforschung eher nicht funktionieren wird, weil bei Grundlagenforschung kann auch das Ergebnis sein, dass einfach nichts rauskommt. Und ich denke mal, für interessierte Geldgeber, auch wenn es so geringe Beträge sind, für dieses Motivierender, wenn man ein konkretes Ziel hat, zum Beispiel das Bauteil oder den Computer oder dieses Programm. Und dazu kommt noch, bei Grundlagenforschung gibt es nur wenige Leute, die überhaupt verstehen, worum es da geht. Und da gleich eine Session einreichen. Ja, genau. Bitte nur studierte Physiker. Weil nur die verstehen, was wir überhaupt wollen. Aber weil du gesagt hast, dass also gerade, dass ja was vielleicht nichts rauskommt, gerade das, glaube ich, ist wiederum eher etwas, was für Crowdfunding spricht, weil es gibt ja viele Crowdfunding-Plattformen, wo dann die Projekte mit 10 Euro oder so gefundet werden und man wirklich schaut, dass man in die Breite geht. Und viele Leute sagen, für einen guten Zweck tun sie auch 10 Euro mal wohin schieben an Geld, auch wenn nichts rauskommt. Mir kommt generell vor, dass die, wie soll man sagen, die Fehlertoleranz von Leuten, die Crowdfunding machen, eigentlich recht hoch ist. Nehmen wir, also ehrlich muss es fast so sein, weil wenn man bei Kickstarter anschaut, wie viele Projekte da gefundet werden und wie viele dann nichts werden und die Leute aber trotzdem das Geld hingeschoben haben, scheint da bei kleineren Beträgen eigentlich eine recht hohe Risikobereitschaft zu sein, was wieder dafür sprechen wird. Bei vielen Grundlagenforschungsgeschichten, selbst dann, was rauskommt, ist das noch so weit weg von einem Einsatz. Ist, glaube ich, eine andere Dimension, wo es nicht so leicht ist, die Leute zu erreichen mit der Idee. Vielleicht ist auch Crowd auch an anderen Seite möglich. Ich meine, es gibt ja durchaus Projekte, wo man zum Beispiel Rechenzeit zur Verfügung stellt für wissenschaftliche Projekte. Mag es von Sternenbeobachtung bis eben Krebszellforschung oder sonst was sozusagen sein. Also vielleicht gibt es durchaus außer Geld auch die Möglichkeit, eben auch andere Dinge crowdmäßig zur Verfügung zu stellen. Das alte City at Home. Ja, naja, oder jetzt da von irgendeiner Firma mitgesponsertes Projekt zu sagen, glaube ich, Krebsforschung, also sagen, das Smartphone während der Nacht quasi während des Auflädens bereitzustellen, dass es sozusagen etwas hier rechnet. In der Richtung. Aber das hat ja auch immer sehr viel mit Marketing oder Selbstvermarktung zu tun, das ganze Ding. Weil wenn ich jetzt irgendwas mache, Krebsforschung, sagen natürlich alle, ja super, Krebs, wir wollen was denn tun. Genau. Ja, aber wo wir schon bei Ausblicken auf morgen sind, habt ihr schon noch irgendwelche Erwartungen an morgen, den Sonntag? Wie ausgeschlafen habt ihr vorher zu sein? Hauptsache überleben morgen. Ja, als Orga überleben. Also ich muss sagen, heute der Tag war super, aber es war gestern intensiv, es war heute intensiv. Ich muss sagen, bin schon durchaus ein bisschen mitgenommen, aber ich glaube trotzdem, dass der Tag super wird. Also ich bin sehr gesittert dieses Mal beim Schlafen sozusagen. Und ich glaube, ich komme ausgeschlafen her und bin schon neugierig. Ich gab schon so ein paar Anregungen, was man morgen vielleicht sogar weitermachen kann. Eben schön Barcamp-mäßig aus einer Session quasi in die nächste wandern. Also es war zum Beispiel so die Idee, weil das so kam, die Frage, eigentlich eh so was ganz Klassisches, welches Blogging-Tool kann ich denn eigentlich verwenden, weil ich mich mit Plattform nicht auskenne und so. Also. Und ansonsten bin ich schon sehr gespannt und freue mich, eins bin ich gespannt, wie es beim Barcamp Graz jetzt so ausschaut, wann hören wir auf? Um 17 Uhr? Nein, 15 Uhr. Wie viele Leute um 15 Uhr? 15 Uhr, dann ist Feedback-Runde. Ja. Ja. Wie viele Leute noch da sind, da habe ich schon sehr Unterschiedliches erlebt. Mhm. Und andererseits, auch wenn die meisten Leute immer gerne am Samstag präsentieren wollen, die wirklich spannenden Sessions habe ich oft erst am Sonntag erlebt, wo alle Leute glauben, da ist nichts mehr los. Das kann ich unterschreiben. Sehr schöner Teaser für morgen. Kommt vorbei, ja. Macht mit. Genau. Meine Erwartung für morgen ist diese Foursquare versus Govalla Session. Oh Gott. Ja, also eigentlich gibt es Govalla noch. Der Trend von 2005. Also. Retro. Ich glaube, die haben wir bis 2012 gehabt. Okay. Schön. Ja. Ich hätte an dich noch eine ganz kurze, wenn du magst. Mhm. Du hast heute eine Session zu Podcasts gemacht. Ja, das mag, gut. Also, weil wir podcasten ja hier und das muss einfach mit dabei sein irgendwie. Wie ist das gelaufen? Was hast du gemacht? Also, nachdem ich ja weiß, dass die Podcast-Hörer zwar wenige sind, aber sehr sozusagen committed, ja, habe ich sozusagen so eine Session gemacht, die so ein bisschen zum Selbstbekenntnis des Podcast-Hörers. Also ich bin ein Podcast-Fan. Also ich höre Podcasts wirklich sehr viele und habe sozusagen einfach mich hingestellt und gesagt, ich liebe Podcasts. Ja, also das ist für mein Leben ein wesentlich wirklich wichtiger Bestandteil und auch einer der Gründe, warum ich selbst Podcasts mache. Und meine Hoffnung, ein bisschen auch andere Podcaster-Kollegen zu treffen. Es war ein zweiter Podcast-Produzent in der Session, aber die Gruppe war das wirklich, also mindestens die Hälfte hat Podcasts gehört, die anderen wenigstens Hörbücher. Also auf jeden Fall ein gewisse Liebe zur Sprache, zu Sprachcontent im Kopfhörer oder auf dem Laptop. Einer der Ziele meiner Session war sozusagen Ideen für so kampagnenartige Ideen zu generieren. So, wie kann man diese Schwelle, dieses, ich lade mir jetzt eine Podcast-App runter und abonniere ein paar Podcasts, wie kann man die überwinden? Ja, ich finde, ja, Podcasts haben eine relativ spezielle Anwendung. Ja, und das ist eben, für mich funktionieren sie Sprachformate, die länger sind. Also die wirklich als begleitende Unterhaltung bei alltäglichen Routinetätigkeiten nützlich ist. Ja. Ich habe keine anderen Anwendungen selber für Podcasts. Ja. Und ich wollte sozusagen diese Spezialisierung einmal einfach anerkennend hinstellen und auch das in den Raum geben und habe auch festgestellt, die meisten, die wirklich Podcasts hören, viel Podcasts hören, sind das ähnlich. Ja. Die sind, für die ist ein Podcast, der kurz ist, ein Grund, ihn nicht anzuhören. Also wenn jetzt ein Podcast irgendwie 5 Minuten dauert, dann hören sie sich ihn nicht an, weil dann müssen sie sich ja in 5 Minuten gleich wieder entscheiden, was sie als nächstes hören wollen. Ja, das wollen sie nicht. Und solche Sachen sind dabei rausgekommen. Zum Glück, also Podcast-Kollegen habe ich erst am Nachmittag noch einen getroffen, der das Podcast-Network von der Uni Graz macht. Das habe ich mir auch sehr gefreut, den zu treffen. Er hat es schon früh versucht, wie es noch ein Hype war nach seinen Worten. ich habe den Hype nicht als relevant empfunden, sondern einfach die kleine Nische, die mich immer interessiert hat, die ist eigentlich stetig gewachsen und hat nie eine Explosion gehabt, aber ein langsames Wachstum. Und ich bin nach wie vor begeisterter Podcast-Hörer und jetzt auch Podcast-Herr. Und es war schon auch ein motivierendes Erlebnis. Mhm. Sehr gut. Erinnert mich noch an die Folie und da ist gestanden, geputzte Wohnungen und fitter Körper. Genau, ja. Das waren meine Kampagnenideen. Also bei Podcast, genau, du kannst sie bei Alltagstätigkeiten machen, die vielleicht langweilig sind, trainieren, putzen, Podcast haben saubere Wohnungen, war so ein Slogan-Idee. Ich glaube, ich höre Podcasts falsch. Ich sollte vielleicht mehr Podcasts hören. Genau. Aber wir predigen hier ja zum Chor. Das ist ja das alte Thema. Genau, das gesprochene Wort. Ja, gibt es sonst noch Anmerkungen zum heutigen Tag? Ja, außer, dass ich von meiner Seite einfach Danke sagen möchte, dass es da Menschen gibt, die einfach einen Barcamp organisieren. Das muss man einfach immer wieder sagen. Barcamps finden nur dann statt, wenn es auch Menschen gibt, die dazu einladen und es auch entsprechend organisieren. Und das gab ja heute, glaube ich, auch irgendwo mal einen Tweet zu irgendeinem Thema, wo stand, man muss auch einfach mehr Danke sagen, und das möchte ich auch gerne nutzen. Sag einfach Danke. Ja, auch von meiner Seite als Vortragender, vielen Dank an die Organisatoren, super Veranstaltung. Vielleicht in dem Fall auch bei den Orgas von meiner Seite jetzt als einer von, es gibt immer ein paar Orga, die tun mit, und es gibt ein paar, die tun wirklich viel. Und da jetzt von den Orgas, die jetzt vielleicht die tun eher mit, repräsentierend auf meiner Seite ein Dank an die Orgas, die wirklich viel tun. Da bedanke ich mich auch. Danke, Jürgen. Ja, genau. Danke, Jürgen. Danke, Marc. Danke, René auch. Ja, dann rollen wir das auf. Was für ein schöner Schluss. Ach ja. Ja. Hast du eine Abmoderation? Abmoderation, ja. Also morgen nochmal. Morgen nochmal nach der Feedback-Runde. Schauen, was bei der Feedback-Runde rauskommt. Sehr gut.